Ihr hört Framatz Musikalisches Fundbüro auf Radio Marabu. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 4 mit Grandmaster Flash and the Furious Five, Mickey and Sylvia, Jack Dupree, Buck Owens and his Buckaroos, Porky Freeman, Red Norvo, Sammy Davis Jr., Laurindo Almeida, The Modern Jazz Quartet, Hans Salter, Screamin' Jay Hawkins, Danny Gatton, Ernest Ranglin und Donny Hathaway. Thank you. Ein langes Stück folgt ein fast genauso langes Stück. Wir hörten gerade Donny Hathaway, Voices Inside, Everything is Everything von 1971 live in Manhattan gespielt mit einem besonders schönen Bass-Solo von Willie Weeks. Nun folgt White Lines, Grandmaster Flash and the Furious Five 1983. Erschien auf dem Sugar Hill Freeze! Record Label. Bass. Dreams of passion flowing through my mind in

Little Jack Horner sitting on the corner with no shoes and clothes. This ain't funny, but he took his money and sniffed it up his nose. Hey man, you and cops and blow. Sure, what you got? Dust flakes and rocks. I got China White, Mother Pearl, Ivory Flake. What you need? Oh yeah, well, man, check it out, man. Just let me get a freeze. Go ahead, oh, man. Do it, do it, do it. Kill you. Yeah, man, that's raw. Sylvia Robinson gründete nicht nur das Schallplattenlabel Sugar Hill, sie hatte auch schon in den 50er Jahren einen großen Hit zusammen mit dem Gitarristen Mickey Baker, der auch ihr Gitarrenlehrer war. Allerdings hieß sie damals noch Sylvia Vanderpool und das Duo hieß Mickey and Sylvia und der Titel, der ein Hit wurde, hieß Love is Strange. And if he doesn't answer? Oh, lover boy. And if he still doesn't answer? I simply say, baby, oh, baby, my sweet baby, you're the one. Baby. Paris in the morning soon. I'm going to Paris in the morning soon. If I don't leave in the morning, I'm gonna leave in the afternoon. I'm going to see President Dugard. I know he will welcome me in. I'm going to see President Dugard. I know he'll welcome me in. Yeah, he'll shake my hand and say, Jack Dupree, come on in. Say, I got a lot to tell you. I want you to listen close to me. Say, I got a lot to tell you. I want you to listen close to me. Say, why don't you leave your hometown? Come on here and join with me. He said, you know, Lyndon B. Johnson, none of them don't mean you no good. And that's the truth. He said, Lyndon B. Johnson, none of them don't mean you no good. Say, come on here to Paris, where you do yourself some good. You can join the French Foreign Legion. Yeah. I said, President Dugard, I say we'll make everything all right. I say, President Dugard, I know we'll make everything all right. We got to sit down talking, and we drink the whole pint that night. All right now, look out now. Went out there to the high tower too. This is where I belong. What am I doing anywhere else? Take one more, son. That's what you get paid for. Yeah, when I come in town, they had all the flags out for me. Yeah, when I come in town, they had all the flags out for me. What kind of flags were they? I asked the people, what's the celebration? They say that's for Jack Dupree. Yeah. I said, wonder, wonder, why do people think so much of me? Lord, I wonder, wonder, why do people think so much of me? Say you thank President Dugard, cause he made everything all right with me. Noch einmal eine Aufnahme mit Mickey Baker, der diesmal Jack Dupree begleitet. Genau wie Jack Dupree emigrierte Mickey Baker nach Europa. Das hatten schon damals in den 70er Jahren und in den 60er Jahren viele Blues-Leute gemacht. Zum Beispiel der Pianist Eddie Boyd, der Gitarrist Louisiana Red, Memphis Slim und Curtis Jones, auch beides Pianisten, kehrten, wenn überhaupt, nur noch als Besucher in die USA zurück. Thank you. Buck Owens mit Buckaroo von 1965, an der Leadgitarre Don Rich. Buck Owens wird als Begründer des Bakerfield Sounds angesehen. Das war ein etwas ungeschliffenerer Country Sound zu einer Zeit, als Country-Musik schon in Richtung Easy Listening ging. Buck Owens selber startete seine Karriere als Studio-Gitarrist, und zwar schon in den frühen 50ern, versuchte sich in der zweiten Hälfte der 50er Jahre als Rock'n'Roll-Sänger unter dem Pseudonym Corky Jones, hatte aber dann 1963 so einen richtigen Riesenhit mit Act Naturally, das ja auch von den Beatles gecovert wurde, eines der Stücke, die Ringo Starr singt. Ironischerweise dürfte Buck Owens den US-Fernsehpublikum am besten in Erinnerung sein in der von der TV-Show Hee-Haw, die er von 1969 bis 1986 moderierte. Ironischerweise deshalb, weil Buck Owens diese Fernsehsendung nicht ausstehen konnte. Man muss sich Hee-Haw als eine Art Klimbim vorstellen, bloß dass dort Country-Musik gespielt wurde und die Frauen die Kleidung anbehielten. Porgy Freeman, den wir hier mit dem Tiger Rack hörten, war schon ein Stück unbekannter als Buck Owens. Dennoch war er sehr aktiv in der Western-Swing-Szene zwischen 1945 und den 50er Jahren. Man kann ihn als Pionier der Western-E-Gitarre ansehen, für die er auch viele Sachen erfand und patentieren ließ. Thank you. look at me, I'm as helpless as a kitten up a tree, and I feel like I'm clinging to a cloud. I can't understand, I get misty just holding your hand. Walk my way, and a thousand violins begin to play. Or it might be the sound of your hello, that music I hear. I get misty the moment you're near. You can say that you're leading me on, but that's just what I want you to do. Don't you notice how hopelessly I'm lost? That's why I'm following you. On my own, would I wander through this wonderland alone, never knowing my right foot from my left, my hat from my glove? I'm too misty and too much in love. Oh, misty. Meines Wissens war Red Norvo der Erste, der das Vibraphon in den Jazz einführte. Wir haben ihn hier mit dem September-Song gehört. Begleitet wurde er von Charles Mingus am Kontrabass und Tal Farlow an der Gitarre. Red Norvo, ein Pionier des Vibraphon, noch bevor Lionel Hampton, der im Gegensatz zu Norvo vom Schlagzeug kam, dieses Instrument in den Vordergrund rückte. Danach zweimal der brasilianische Gitarrist Laurindo Almeida, einmal als Begleiter von Sammy Davis Jr. und dann noch zusammen mit dem Modern Jazz Quartett und dem Vibraphonisten der zweiten Generation Milt Jackson, der ebenso wie Norvo eigentlich vom Klavier kam. my heart like water from a spout. You build a flame from a tiny spark. You can really knock me out. Yeah, he's my mind with your real cool line. Daddy, feel my soul with love divine. When you say you're mad or mine, I'm in the friend there. Friend there. Das Filmgenre Science Fiction wurde in den 50er Jahren im amerikanischen Kino bedeutend. Zwar sagte man zur Entstehungszeit dieser Filme, das seien alles sogenannte B-Filme. Jahrzehnte später wurden diese B-Filme, diese vermeintlichen B-Filme, als Klassiker tituliert. Nicht nur die Filme wurden Klassiker, auch die Filmmusik wurde ein Klassiker. Wir hörten Hans-Jürgen Salters Thema vom Incredible Shrinking Man. Hans-Jürgen Salter wurde 1896 in Wien geboren und begann mit der Filmmusik schon in den 30er Jahren in Deutschland und komponierte bis Ende der 60er Jahre für Hollywood-Filme Musik. Oftmals war das nur Archivmaterial, also Musik, die auf Halde komponiert wurde und dann bei Bedarf für Fernsehserien und Filme eingesetzt werden konnte. Ein Klassiker des Rock'n'Roll, Frenzy mit Screamin' Jay Hawkins. Noch ein anderer Klassiker sind inzwischen die Trickserie The Simpsons. Die müssen auch schon 30 Jahre auf dem Buckel haben. Hier präsentiert vom Gitarristen Danny Gatton. Thank you. zum Abschluss Ernest Renglin, die Gitarrenlegende aus Jamaika, meint, she's cute. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Frank Kramer Matthias. Bis zum nächsten Mal.